als wäre es nichts, bittet man darum, als wäre es nichts, gewährt man sie und behandelt die allerkostbarste Sache wie Kinderspiel. Sie entschleicht ihnen aber, weil sie etwas Unkörperliches, weil sie nicht mit Augen wahrzunehmen ist, und darum wird sie so gering geachtet, ja, sie hat ihnen fast gar keinen Wert. Jährliche Geschenke nehmen auch die namhaftesten Männer an und opfern dafür teils ihre Anstrengung, teils Dienste, teils Sorgfalt. Kein Mensch aber bringt die Zeit in Anschlag. Sie gehen damit ganz unhaushälterisch um, dieweil sie ja nichts koste. Aber diese Nämlichen, betrachte sie, wenn sie krank sind, wenn die Gefahr des Todes ihnen näher rückt, wie sie die Knie der Ärzte umfassen, wie sie, wenn ein peinlicher Prozess sie in Furcht setzt, all das Ihrige aufzuopfern bereit sind, wenn sie nur das Leben behalten. Solche Widersprüche bieten ihre Leidenschaften dar. Könnte für jeglichen, gleich wie der vergangenen, so der künftigen Jahre Zahl bestimmt werden, wie würden die, so einen kleinen Rest für sich übrig sähen, erzittern, wie haushälterisch damit umgehen? Nun ist es aber doch leicht, etwas bestimmt Zugemessenes einzuteilen, mag es auch klein sein. Gerade am meisten Aufmerksamkeit muss man darauf verwenden, etwas zu erhalten, wovon man nicht weiß, wann es aufhöre. Denke übrigens nicht, sie übersehen ganz, wie kostbar die Sache sei. Pflegen sie doch ihren Geliebtesten zu sagen, sie seien bereit, ihnen einen Teil ihrer Jahre zu schenken. Sie geben, ohne zu verstehen, wie man geben sollte. Sie geben nämlich so, dass sie sich etwas entziehen, ohne dass jene dabei gewinnen. Gerade das wissen sie nicht, ob sie selbst verlieren. Darum ist ihnen der Schaden so leicht zu verschmerzen, weil der Verlust ihnen verborgen bleibt. Niemand wird dir die Jahre erstatten, niemand dich dir selbst zurückgeben. Hingehen wird die Lebenszeit, wie sie angefangen hat, und ihren Lauf nicht zurückrufen oder hemmen. Sie wird keinen Lärm machen, auf keine Weise an ihre Eile dich mahnen. Ohne dass du es merkst, wird sie dahinfließen. Nicht eines Königs Herrscherwort noch Volksgunst wird sie verlängern. Wie sie von Anbeginn losgelassen ist, wird sie ihre Bahn hinablaufen. Nirgends wird sie einkehren, nirgends sich aufhalten. Was wird geschehen? Du bist in Anspruch genommen, das Leben eilt. Mittlerweile wird der Tod herangerückt sein, für den du Zeit haben musst, du magst wollen oder nicht? Kapitel 9. Ist das möglich, frage ich, bei einem von denen, die sich klug preisen und in zu großer Geschäftigkeit befangen sind, als dass sie leben könnten, wie sich's gebührt. Auf Kosten ihres Lebens treffen sie die Einrichtungen fürs Leben und spinnen weit aussehende Plane. Und der größte Verlust fürs Leben ist überdies das Hinausschieben. Das verträumt immer den ersten Tag. Das entreißt die Gegenwart, indem es auf die Zukunft verweiset. Was hauptsächlich zu leben verhindert, ist die Erwartung, bei der du von dem morgenden Tage abhängst. Das Heute gibst du verloren mit dem, was in der Hand des Zufalles liegt, machst du Plane. Was in deiner Hand ist, lässest du fahren. Wohin wendest du die Blicke? Wie weit lässest du dich ein? Alles, was kommen wird, steht unsicher. Lebe für den Augenblick. Siehe, der größte Dichter ruft dir zu und singt dir begeistert, wie mit Göttermund, den heilvollen Spruch: Immer der beste Tag aus der armen sterblichen Leben fliehet zuerst. Was zauderst und zögerst du, will er sagen, wenn du nicht zugreifst, flieht er dahin. Und wenn du auch zugegriffen hast, entfliehen wird er dennoch. Darum muß man mit der Schnelligkeit der Zeit wetteifern durch rasche Benützung derselben. Wie aus dem reißenden Waldbache, der nicht immer fließt, muß man alsbald schöpfen. Auch das ist ein gar feiner Vorwurf gegen das endlose Planemachen, dass er nicht sagt, immer das beste Lebensalter, sondern der Tag. Wie sorglos und bei den Zeiten so rascher Flucht bedächtlich breitest du Monden und Jahre und deren eine lange Reihe vor dir aus, je nachdem es deiner Ungenügsamkeit gut dünkt. Und er spricht mit dir von dem Tage, der noch dazu im Fliehen begriffen ist. So ist's denn offenbar, dass immer der beste Tag zuerst den armen Sterblichen entflieht, nämlich den Geschäftevollen, deren Seelen, ehe sie der Kindheit entwachsen, das Alter übereilt, dem sie unbereitet und ungerüstet nahen. Denn für nichts haben sie gesorgt. Auf einmal und unvermutet sind sie dahin geraten. Dass es täglich heranrückte, merkten sie nicht. Gleichwie ein Gespräch oder eine Lektüre oder ein Gedanke, in den man sich vertieft, Reisende täuscht. Sie merken, dass sie angelangt sind, ehe sie merkten, dass sie nahe waren. So werden sich dieser ununterbrochenen und so raschen lebensweise, die wir schlafend und wachend gleichen Schrittes fortsetzen, die Geschäftevollen nicht bewusst, außer am Ziele. Kapitel 10. Wollte ich mich für meine Behauptung ins Einzelne und auf Beweise einlassen, so möchte sich mir wohl manches darbieten, wodurch ich erhärten könnte, das Leben der Geschäftevollen sei sehr kurz. Es pflegte Fabianus, der nicht zu unsern Kathederphilosophen, sondern zu den Echten und Alten gehörte, zu sagen, gegen die Leidenschaften müsse man mit Kraft, nicht leise auftretend kämpfen, und nicht mit kleinen Wunden, sondern mit raschem Angriffe ihre tückische Schar abweisen. Ihr Hohnnecken soll zum Schweigen gebracht, nicht durch Neckereien erwidert werden. Doch wenn jenen, den Geschäftevollen, ihre Missgriffe vorgehalten werden sollen, so sind sie zu belehren, nicht nur zu beklagen. In drei Zeiten teilt sich das Leben in die, welche ist, welche war und welche sein wird. Davon ist die, in der wir leben, kurz, die wir leben werden, zweifelhaft, die wir gelebt haben, gewiss. Denn diese ist's, an welche das Schicksal sein Anrecht verloren hat und die in keines Menschen Willkür zurückgebracht werden kann. Diese ist's, welche die Geschäftevollen verlieren, denn sie haben ja nicht Zeit, in die Vergangenheit zurückzuschauen. Und hätten sie auch Zeit, so ist die Erinnerung an etwas, das man bereuen muss, unangenehm. Denn ungern wenden sie ihre Gedanken auf die schlecht hingebrachten Zeiten und wagen es nicht, dasjenige wieder aufzufrischen, wobei sich, wenn es in Anregung kommt, nur Missgriffe offenbaren, wenn auch solche, die durch diesen oder jenen Reiz augenblicklicher Lust sich der Wahrnehmung entzogen hatten. Niemand, außer wer alles mit Aufmerksamkeit auf sich selbst tat, die sich nie täuschen lässt, wendet sich gern in die Vergangenheit zurück. Ein Mensch, der vieles mit Ehrgeiz erstrebt, in Übermut verachtet, mit Leidenschaftlichkeit errungen, mit Hinterlist erschlichen, mit Habsucht an sich gerissen und in Verschwendung durchgebracht hat, muss notwendig sein Gedächtnis fürchten. Das aber ist der unantastbare und vollendete Teil unserer Zeit, der über jeden Unfall des Lebens erhaben und dem Reiche des Schicksals entzogen ist, den nicht Mangel, nicht Furcht, nicht ein Krankheitsanfall beunruhigt. Der kann nicht gestört, nicht entrissen werden. Beständig und ohne Angst ist ihr Besitz. Nur ein Tag um den andern, und auch diese nur in Augenblicken sind gegenwärtig. Aber die der vergangenen Zeit werden sich alle, sobald du es haben willst, vor dich stellen und sich nach deinem Belieben beschauen und festhalten lassen. Dazu aber haben die Geschäftevollen keine Zeit. Ein sorgenfreies und ruhiges Gemüt geht in alle Teile seines Lebens hinein. Die Seelen der Geschäftevollen sind wie unter dem Joch und können sich nicht wenden und zurückschauen. Ihr Leben ist in ein tiefes Meer hinabgesunken, und so wie es nichts hilft, du magst nachgießen, so viel du willst, wenn nicht etwas unten ist, was es aufnehme und halte, so ist's einerlei, wie viel Zeit auch gegeben sein mag, wenn kein Punkt da ist, wo sie fest bleibe. Durch die schadhaften und durchlöcherten Seelen rinnet sie durch. Die Gegenwart ist gar sehr kurz, so zwar, dass sie manchen wie gar nichts vorkommt, denn sie ist immer im Lauf, im Fluss, im Sturz. Sie hört eher auf, als sie kam, und es ist in ihr eben so wenig ein Stillestand als in dem Weltall oder in den Gestirnen, deren Bewegung stets rastlos, nie auf demselben Punkte stehen bleibt. Die Gegenwart nun ist es allein, die den Geschäftevollen gehört. Diese aber ist so kurz, dass man sie nicht fassen kann, und gerade sie entzieht sich ihnen auch, während sie auf vieles zerstreut sind. Kapitel 11. Willst du endlich an etwas erkennen, wie kurze Zeit sie leben, so sehe nur, wie sie lange zu leben wünschen. Abgelebte Greise erbetteln mit Gelübden die Zulage von einigen Jahren. Sie täuschen sich selbst, sie seien jünger. Sie schmeicheln sich durch Lüge und betrügen sich mit solcher Freude, als ob sie damit auch das Verhängnis hinters Licht führten. Und wenn dann einmal irgendein Übelbefinden sie an die Sterblichkeit mahnt, wie zaghaft sterben sie, nicht als die da ausziehen aus dem Leben, sondern als die hinausgeworfen werden. Toren, schreien sie, wären sie gewesen, dass sie nicht gelebt haben, und würden sie nur bei dieser Krankheit davonkommen, da wollten sie in Muße leben. Da fällt es ihnen ein, wie vergeblich sie bereitet haben, was sie nicht genießen würden, wie alle ihre Mühe umsonst gewesen. Dagegen, wenn man das Leben fern von allen Welthändeln führt, warum sollte es nicht von Umfang sein? Nichts davon wird verstellt, nichts da und dorthin verstreut, nichts dem Zufall überlassen, nichts geht durch Nachlässigkeit zugrunde, nichts wird durch Verschenkungen entzogen, nichts ist überflüssig. es trägt, wenn ich so sagen soll, seine vollen Zinsen. Sei es also, so klein es sei, es ist mehr als hinreichend, und darum komme der letzte Tag, wann er will, der Weise wird nicht zaudern, in den Tod zu gehen, mit festem Schritte. Du fragst vielleicht, wer denn die Geschäftevollen seien, von denen ich sage. Glaube nicht, dass ich bloß die meine, die sich erst durch die losgelassenen Hunde aus der Börsenhalle treiben lassen, die du entweder mit Glanze begleitet oder in Verachtung einem Zuge folgend von dort im Gedränge wegkommen siehst, die ihre Dienstfertigkeit nicht zu Hause bleiben lässt, dass sie an fremden Türen anklopfen, denen die obrigkeitliche Versteigerung eingezogener Güter um schändlichen Gewinnes willen, der ihnen manchmal übel bekommen kann, im Kopfe herumgeht. Nein, manche sind selbst in ihrem zurückgezogenen Leben nicht Herren ihrer Zeit. Auf ihrem Landgute oder auf ihrem Ruhelager, mitten in der Einsamkeit, wenn sie sich auch von allem losgemacht haben, sind sie sich selbst zur Last. Es gibt Leute, von denen man nicht sagen kann, ihr Leben sei ohne Tätigkeit, aber eine nichtstuende Geschäftigkeit ist's. Kapitel 12. Der, meinst du, lebe in Muße, welcher korinthische Vasen, denen die Tollheit einiger Leute einen hohen Preis gibt, mit ängstlicher Genauigkeit ordnet und den größten Teil seiner Zeit mit den rostigen Metallblättchen zubringt, der auf dem Ringplatze, denn oh der Schande, es sind nicht einmal römische Schwachheiten, woran wir leiden, ringenden Griechenknaben den Zuschauer abgibt, der die Scharen seiner Wettkampfsieger in Paare nach Alter und Farben einteilt, der die berühmtesten Athleten hält. Wie, solche Leute, sagst du, leben in Muße, denen viele Stunden unter der Hand des Barbiers vorübergehen, bis abgenommen wird, was in der letzten Nacht gewachsen ist, da man über jedes Härchen Rat hält und bald das in Unordnung gekommene Haar zurechtgebracht, bald, wo es fehlt, von da und dorther nach vornen gekämmt wird. Wie werden sie zornig, wenn es der Barbier nicht genau genug nimmt, weil er denkt, er habe ja mit einem Manne zu tun? Wie geraten sie in Harnisch, wenn an ihrer Mähne etwas weggeschnitten wird, wenn etwas daran nicht in Ordnung liegt und nicht alles in Ringeln fällt? Wer ist unter ihnen, der nicht lieber den Staat als seine Frisur in Unordnung gebracht wissen möchte, der nicht ängstlicher um den Putz als um das Wohl seines Hauptes sorgte, der nicht lieber hübsch aufgestutzt als achtungswürdig sein wollte? Diese Leute, meinst du, leben in muße deren zeit dem kamme und spiegel gehört und was ist's mit jenen die sich mit dem dichten anhören und vortragen von liedchen beschäftigen und die stimme deren unverkünstelten gang die natur so schön und einfach gebildet hat durch den zwang unnützer fugen verdrehen deren finger immer eines liedes takt messend in musikalischer bewegung sind die wenn man sie zu ernsten oft sogar traurigen dingen zieht eine leise melodie vor sich hinsummen die haben keine muße sondern eine tatenlose geschäftigkeit wahrlich von solchen leuten möchte ich behaupten auch ihre gastmähler seien nicht für eine freie zeit zu rechnen sehe ich doch was es sie für sorge kostet ihr silber zu ordnen mit welcher genauigkeit sie ihren schandbuben das unterkleid aufschürzen wie sie darauf gespannt sind welcher gestalten ihr schwarzwildbrett vom koch komme mit welcher eile auf ein gegebenes zeichen ihre entmannten zum aufwarten rennen mit welcher kunst das geflügel zerschnitten wird daß die stücke nicht zu groß werden wie pünktlich die unglückseligen buben darauf aus sind aufzuwaschen wo die besoffnen hingespuckt haben solche dinge müssen ihnen zu dem ruhme eines geschmackvollen und glänzenden hauswesens verhelfen und die verkehrtheit geht ihnen so weit in alle innern lebensverhältnisse nach daß sie nicht essen noch trinken ohne daß es auf etwas nebenbei abgesehen ist auch die möchte ich nicht unter die in muße lebenden rechnen die sich in tragsesseln und sänften da und dorthin schleppen und der stunde ihrer motion aufwarten als dürften sie davon nicht abgehen die jemand daran mahnen muß wann sie sich baden sollen wann schwimmen wann speisen und die durch allzu tolle erschlaffung des verweichlichten geistes so ganz alle kraft verloren haben daß sie durch sich selbst nicht wissen können ob sie hungrig seien ich weiß von einem solchen genußmenschen wenn man es je noch genuß nennen darf so man das verlernt was zum alltäglichen menschenleben gehört daß er als er auf den händen aus dem bade getragen und auf den tragsessel gesetzt worden war die frage tat sitze ich nun dieser mensch der da fragte ob er säße meinst du der wisse ob er lebe ob er sehe ob er in muße sei und man weiß nicht soll man ihn mehr bedauern wenn er's wirklich nicht wußte oder wenn er sich stellte er wisse es nicht in vielen fällen ist es bei jenen leuten wirkliche vergeßlichkeit in manchen auch Nachäfferei. Sie finden an gewissen Schwachheiten Vergnügen, als wären solche ein Beweis ihrer glücklichen Lage. Es dünkt ihnen allzu gemein und verächtlich zu wissen, was man tue. Da darf man nun freilich nicht mehr meinen, die Mimen machen viel dazu, um die Genusssucht auffallend darzustellen. Nein, wahrlich, sie übergehen mehr, als sie darstellen, und der Reichtum an unglaublichen Lastern ist in diesem hierin allein erfinderischen Zeitalter dermaßen gestiegen, dass wir bereits den Schauspielern zum Vorwurf machen können, sie tun zu wenig. Sollte es denn einen so tief in Weichlichkeit versunkenen Menschen geben, dass er es sich durch einen andern versichern ließe, ob er sitze? Kapitel 13. Ein solcher also ist nicht ein in Muße Lebender, man muß ihn anders benennen, ein Kranker, ja ein Toter ist er. In Muße lebt der, welcher ein Bewusstsein von seiner Muße hat, jener aber lebt nur halb, der, um sich seiner körperlichen Zustände bewusst zu werden, einen Dolmetscher braucht. Wie kann ein solcher Mensch je Herr sein über seine Zeit? Es wäre zu weitläufig, einen um den andern aufzuführen, deren Leben durch das Brettspiel oder das Ballspiel oder das sorgfältige Sonnen ihres Körpers aufgezehrt wird. Nicht in Muße leben die, deren Vergnügungen viel zu schaffen machen. Über diejenigen ist wohl jedermann im Reinen, dass sie in ihrer Geschäftigkeit nichts tun, welche sich mit zwecklosen literarischen Studien abgeben, deren es bereits auch bei den Römern eine ansehnliche Zahl gibt. Den Griechen war bisher die Schwachheit eigen, zu untersuchen, was für eine Zahl von Ruderknechten Ulysses gehabt, ob die Ilias früher geschrieben sei oder die Odyssee und dazu, ob sie von einerlei Verfasser seien, dann noch mehreres von derselben Bedeutsamkeit, was, wenn man's für sich behält, als ein Wissen, wovon man nicht spricht, auch nichts hilft. Teilt man es aber mit, so wird man eher lästig als gelehrt scheinen. Siehe, auch die Römer hat die eitle Sucht ergriffen, unnötige Dinge zu lernen. Dieser Tage hörte ich einen Philosophen, welcher einen Vortrag darüber hielt, was ein jeder von den römischen Feldherren zuerst ausgeführt habe. Der erste, der in einer Seeschlacht siegte, war Duilius. Der erste, der Elefanten im Triumph aufführte, war Curius Dentatus. Nun, es berührt dies, obwohl es zum wahren Ruhme nicht darauf ankommt, doch noch Beispiele von der Wirksamkeit unserer Mitbürger. Nutzen wird solche Erkenntnis freilich nie bringen, doch ist sie von der Art, daß uns das Glänzende der an sich gleichgültigen Sache anzieht. Auch die Forschung erlassen wir gern. Wer die Römer zuerst dahin gebracht habe, ein Schiff zu besteigen. Das war Claudius, welcher gerade deshalb Kaudex genannt wurde, weil eine Zusammenfügung mehrerer Bretter bei den alten Kaudex hieß, weshalb die öffentlichen Gesetztafeln den Namen Kodizes haben und die Schiffe, die nach alter Gewohnheit auf der Tiber Zufuhr bringen, auch jetzt noch Caudicariae genannt werden. Von solcher Wichtigkeit mag allerdings auch das sein, dass Valerius Corvinus zuerst Messana bezwang und der erste war aus der Familie der Valerier, der, indem man den Namen der von ihm eroberten Stadt auf ihn übertrug, den Beinamen Messana erhielt. Und dann, da das Volk nach und nach die Buchstaben verwechselte, Messala hieß. Sollte man wohl jemanden auch danach forschen lassen, dass Lucius Sulla, da man sonst nur angebundene Löwen zeigte, zuerst losgelassene im Zirkus sehen ließ, weil vom König Bocchus Wurfspießschützen gesandt worden waren, dieselben zu erlegen? Das möchte wohl auch zu erlassen sein. Und liegt denn auch irgendetwas daran, dass Pompeius zuerst einen Kampf von 18 Elefanten im Zirkus gab, wobei Verbrecher wie zu einem Treffen zugelassen wurden? Der erste Mann im Staate und unter den Großen des Altertums, wie die Sage erzählt, durch Güte ausgezeichnet, hielt es für eine merkwürdige Art von Schauspiel, Menschen auf eine beispiellose Weise ums Leben zu bringen. Sie ringen, das ist nicht genug. Sie werden zerfleischt, nicht genug. Sie müssen zertreten sein von der Bestien ungeheurer Last. Besser wär's gewesen, es wäre dergleichen in Vergessenheit gekommen, damit nicht in der Folge irgendein Machthaber davon lernte und zu solcher Unmenschlichkeit Lust bekäme. Kapitel 14. O welche Verblendung verursacht ein hoher Glücksstand in menschlichen Herzen. Jener dachte sich als Herrn der Natur, als er so viele Haufen von Unglückseligen den unter einem andern Himmelsstriche geborenen Bestien vorwarf, als er Krieg anzettelte zwischen so ungleichen Geschöpfen, als er unter den Augen des römischen Volkes so viel Blut vergoß, er, der es bald selbst noch mehr zu vergießen zwingen wollte, und gerade dieser Mann durch Treulosigkeit bei Alexandria getäuscht, bot sich in der Folge einem elenden Sklaven dar, dass er ihn durchbohrte und jetzt erst ward ihm der eitle prunk seines beinamens des großen klar. Doch um dahin zurückzukehren, von wo ich mich entfernt habe, so will ich auch von einem andern Gegenstande dartun, wie sich die Sorgfalt mancher auf unnötige Dinge richtet. Eben der oben erwähnte Philosoph erzählte, Metellus, der die Karthager in Sizilien besiegt hatte, sei unter allen Römern der einzige gewesen, der im Triumphe vor seinem Wagen 120 eroberte Elefanten herziehen ließ. Sulla sei der letzte gewesen unter den Römern, welcher den freien Raum vor und hinter den Stadtmauern erweiterte, der nach der Sitte der Alten nie bei Eroberung eines Provinzialgebietes, sondern nur bei der Erwerbung italischen Bodens erweitert zu werden pflegte. Solches zu wissen, kann noch eher zu etwas dienen, als dass der Aventinische Hügel, wie jener behauptete, aus einer von den zwei Ursachen außerhalb des Pomöriums sei. Entweder weil das Volk dahin ausgezogen war, oder weil bei des Remus aus Spicien die Vögel nicht für jenen Ort gestimmt hatten. Und so unzählige andere Dinge, die entweder erdichtet sind oder einer Lüge ähnlich. Denn auch zugegeben, dass jenes alles zuverlässig sei, was sie erzählen, und dass sie nach guten Gewährsmännern schreiben, wer wird denn doch dadurch von Vorurteilen geheilt? Wer wird dadurch ein Herr seiner Leidenschaften? Wen macht das tapferer, gerechter, wohltätiger? Unser Fabianus pflegte manchmal zu sagen, er wisse nicht, ob es nicht besser wäre, sich auf gar keine Studien einzulassen, als sich in solche zu verwickeln. In Muße leben einzig unter allen diejenigen, die ihre Zeit der Weisheit schenken. Sie allein leben, denn nicht nur ihre eigene Lebenszeit halten sie gut verwahrt, sondern sie legen jegliche Periode der Zeiten der ihrigen zu. Alle Jahre, die vor ihnen verlebt wurden, gewinnen sie für sich. Wenn wir nicht ganz undankbar sind, so sind jene hochberühmten Religionsstifter für uns geboren. So haben sie uns den Weg zum Leben gebahnt. Zu dem Edelsten, was aus der Finsternis ans Licht gezogen ward, gelangen wir durch die Tätigkeit anderer. Kein Jahrhundert ist uns verschlossen. Zu allen haben wir Zutritt. Und wenn wir Lust haben, hohen Sinnes über die Beschränkungen menschlicher Hinfälligkeit hinauszugehen, so haben wir eine schöne Strecke Zeit zu durchwandern. Wir können disputieren mit Sokrates, zweifeln mit Karneades, ein ruhiges Leben führen mit Epikur, die menschliche Natur überwinden mit den Stoikern, über sie hinausgehen mit den Zynikern und, wie die Natur mit jeglichem Zeitalter als seine Genossen, gleichen Schritt halten. Warum sollten wir nicht von diesem unbedeutenden und vergänglichen Vorüberschreiten der Zeit uns mit ganzer Seele zu dem wenden, was unermesslich, was ewig ist, was wir mit edleren Naturen gemein haben? Jene, die Aufwartungen machend umherrennen, die sich und andern keine Ruhe lassen, wenn sie nun recht eigentlich toll gewesen, wenn sie Tag für Tag an aller Türschwellen herumgekommen und keine offene Türe vorbeigegangen sind, wenn sie in den verschiedenen Häusern ihre bezahlten Komplimente gemacht haben, wie viele sind's, die sie in der so unermeßlichen und durch so verschiedene Bestrebungen zerstreuten Stadt nicht werden treffen können? Wie viele, bei denen sie entweder wegen des Schlafs oder wegen Schwelgereien oder wegen Unfreundlichkeit derselben nicht vorkommen können? Wie viele, die ihnen, nachdem sie lange harren mussten, vorgeblich dringender Umstände wegen, doch kein Gehör geben? Wie viele werden es vermeiden, durch den mit Klienten vollgepfropften Vorhof auszugehen und lieber durch Nebenausgänge sich aus dem Hause schleichen? Als ob es nicht unartiger wäre, die Leute zu täuschen, als abzuweisen. Wie viele werden von dem gestrigen Rausche halb betäubt und mit eingenommenem Kopfe, mit kaum geöffneten Lippen, den tausendmal eingeflüsterten Namen mit stolzem Gähnen aussprechen, während jene Beklagenswerten ihren Schlaf brechen, um den des andern abzuwarten. Von denjenigen aber können wir sagen, sie widmen ihre Zeit einem rechten Dienste, die da täglich den Zeno, den Pythagoras, den Demokritus und die andern Meister in edeln Wissenschaften, die den Aristoteles und Theophrastus zu vertrauten Freunden haben wollen. Unter diesen wird sich keiner mit Mangel an Zeit entschuldigen, keiner den zu ihm Kommenden entlassen, ohne ihn beseligter und liebender an sich angeschlossen zu haben. Keiner wird irgendeinen mit leeren Händen von sich weggehen lassen. Bei Nacht wie bei Tage kann jeder, der Mensch heißt, zu ihnen kommen. Von diesen wird keiner dich zu sterben zwingen, aber lehren werden dich's alle. Von ihnen wird keiner dich um deine Jahre bringen, er wird dir die seinigen dazugeben. Nie wird dir die Unterhaltung mit einem solchen gefährlich sein, nie seine Freundschaft dich das Leben oder die Höflichkeit gegen ihn einen Aufwand kosten. Ende von Kapitel 14. Kapitel 15 bis 20. Von der Kürze des Lebens. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Von der Kürze des Lebens von Lucius Annaeus Seneca, übersetzt durch J. Moser. Kapitel 15. Du wirst von ihnen bekommen, was du nur willst. An ihnen wird es nicht fehlen, dass du nicht gewinnen könntest, so viel du nur fassen kannst. Welches Glück, welches schöne Greisenalter erwartet den, der sich unter solche Schutzherren gestellt hat. Mit ihnen kann er sich über das Geringste und Wichtigste beraten, sie täglich über sich selbst zu Rate ziehen, von ihnen die Wahrheit hören, ohne Beschämung, ihr Lob einernten, ohne Schmeichelei, nach ihrem Muster sich heranbilden. Wir pflegen zu sagen, es sei nicht in unserer Macht gestanden, wen wir zu Eltern bekämen. Sie seien uns durchs Los zugeteilt. Aber ja, wir können nach unserer Wahl ins Leben treten. Es gibt Familien der edelsten Geister. Wähle, in welche du aufgenommen werden willst. Du wirst nicht nur auf den Namen als Sohn aufgenommen werden, sondern auf das Erbgut selbst, und das wirst du nicht schmutzig und eigennützig zu bewahren haben. Es wird größer werden, unter je mehrere du es verteilst. Jene Männer werden dir den Weg zur Ewigkeit anweisen und dir zu dem Platze verhelfen, von dem dich niemand verdrängen wird. Das ist das einzige Mittel, die Sterblichkeit weiter hinauszurücken, ja in Unsterblichkeit zu verwandeln. Ehrenämter und Denkmale, alles, was der eitle Sinn entweder in Beschlüssen verordnet oder in Kunstwerken aufgetürmt hat, fällt bald zusammen. An alles legt die Länge der Zeit zerstörende Hand an, und was sie als unumstößlich aufgestellt hat, daran rüttelt sie bald. Der Weisheit kann kein Abbruch getan werden. Kein Zeitalter wird sie vertilgen, keines sie schwächen. Das Nachfolgende und dann immer wieder das weiter hinausliegende wird irgendetwas zu ihrer Würdigung beitragen, weil zwar um das Naheliegende der Neid schwebt, wir aber aufrichtigere Bewunderung für das hegen, was in der Ferne steht. Weit also breitet sich das Leben des Weisen aus. Nicht ist er von derselben Grenze wie die andern eingeschlossen. Er allein ist nicht durch die Gesetze der Menschheit gebunden. Alle Jahrhunderte müssen ihm dienen wie einem Gott. ist eine zeit vorübergegangen die faßt er in seiner erinnerung ist sie vorhanden von der macht er gebrauch steht sie in der zukunft die genießt er voraus das zusammenfassen aller zeiten in eine macht ihm ein langes leben sehr kurz und sorgenvoll ist die lebenszeit derer die der vergangenheit vergessen die gegenwart nicht nützen für die zukunft fürchten wenn sie ans ende gekommen sind dann sehen sie zu spät ein die armen so lange seien sie geschäftevoll gewesen ohne etwas zu tun kapitel 16 und glaube nur nicht weil sie bisweilen den tod herbeirufen das sei ein beweis daß sie ein langes leben haben es quält sie ihr verkehrter sinn mit ungeregelten wünschen und die sich gerade auf das richten was sie fürchten den tod wünschen sie sich oft darum weil sie ihn scheuen auch das halte nicht für einen beweis daß sie lange leben wenn ihnen so manchmal der tag lang wird wenn sie bis die zur tafel bestimmte zeit eintritt klagen es schleichen die stunden so träge freilich wenn ihnen einmal die geschäfte ausgehen so ist ihnen in der muße die ihnen bleibt ganz unbehaglich und sie wissen nicht was sie damit anfangen oder wie sie sich hindurchschleppen sollen so sehen sie sich denn nach irgend etwas um das sie in anspruch nimmt und alle zeit die nicht so ausgefüllt wird ist ihnen zur last wahrlich gerade so wie sie wenn ein tag für das fechterspiel angekündigt oder irgend eines andern schauspiels oder vergnügens festgesetzte zeit erharrt wird über die dazwischen liegenden tage hinwegspringen möchten wo etwas was sie hoffen hinausgeschoben ist wird ihnen die zeit lang die zeit aber die ihnen lieb ist die ist kurz und rasch und sie selbst sind schuld daran daß sie noch viel kürzer wird denn sie rennen da und dorthin und können nicht bei einem wunsche bleiben nicht lang sondern verhaßt sind ihnen die tage die nächte dagegen die sie in den umarmungen ihrer dirnen oder beim weine durchbringen wie kommen ihnen die so kurz vor daher auch die verrücktheit der poeten die mit ihren fabeln der menschen verirrungen nähren und die da träumen es habe Jupiter von der lust der begattung bezaubert die nacht verdoppelt heißt das nicht unsere laster entflammen wenn man die götter als die vorgänger schildert und mit dem beispiele der gottheit dem verderbnisse entschuldigung und freien lauf gibt müssen ihnen nicht die nächte sehr kurz scheinen wenn sie dieselben so teuer erkaufen den tag bringen sie um in erwartung der nacht, die nacht in furcht vor dem tage. Ihre Genüsse selbst sind ängstlich und durch mancherlei Schrecken beunruhigt, und in ihrer höchsten Freude beschleicht sie der sorgenvolle Gedanke, wie lange wird's währen? Solche Gedanken haben Königen Tränen entlockt über ihre Macht, und es hat sie nicht die Größe ihres Glückes ergötzt, sondern das früh oder spät bevorstehende Ende desselben hat sie mit Schrecken erfüllt. Als der übermütige Perserkönig sein Heer in den weiten Räumen der Ebenen ausbreitete und nicht dessen Zahl, sondern den Umfang erwog, da vergoß er Tränen, daß in 100 Jahren von einer solchen jungen Mannschaft kein Mann mehr da sein werde. Und doch war er, der da weinte, gerade im Begriffe, ihnen den letzten Tag zu beschleunigen und die einen zu Lande, die andern zur See, die einen in der Schlacht, die andern auf der Flucht zugrunde zu richten und dieselben, für die er auf 100 Jahre hinaus fürchtete, in kurzer Frist aufzureiben. Kapitel 17. Und warum sind denn ihre Freuden ängstlich? Sie ruhen eben auf keinem festen Grunde, sondern in derselben Gehaltlosigkeit, die ihre Quelle ist, finden sie auch ihre Störung. Was muß aber das für eine Zeit sein, die nach ihrem eigenen Eingeständnisse elend ist, da auch die, deren sie sich rühmen und in der sie sich übermenschlich fühlen, gar nicht ungetrübt ist. Je größer die Güter, desto sorgenvoller. Und es ist dem Glücke nie weniger zu trauen, als wenn es recht gütig ist. Um dem Glückszustande Festigkeit zu geben, muß die Glückseligkeit eine ganz andere sein, und gerade für die gewährten Wünsche muß man flehen. Denn alles, was durch Zufall kam, ist unbeständig. Je höher sich etwas gehoben hat, desto mehr neigt es sich zum Falle. Was aber den Fall droht, macht keinem fernerhin Freude. Sehr beklagenswert also, nicht nur sehr kurz, muß das Leben derer sein, die mit großer Beschwerde erringen, was sie mit noch größerer besitzen müssen. Mit Mühe erlangen sie, was sie wünschen, mit Angst haben sie inne, was sie erreichten. Indessen denken sie nicht darauf, daß die Zeit nie mehr wiederkehren wird. Neue Beschäftigungen treten an die Stelle der alten. Eine Hoffnung erregt die andere. Ein eitles Trachten das andere. Nicht ein Ende zu machen, sucht man dem elenden Zustande, sondern nur das, was ihn herbeiführt, zu ändern. Haben uns eigene Ehrenstellen zu schaffen gemacht? Noch mehr Zeit nehmen uns Fremde hinweg. haben wir als bewerber uns abzumühen aufgehört? Andere zu empfehlen, fangen wir's wieder an. Das lästige Anklagen haben wir aufgegeben. So machen wir uns an die Last des Richtens. Den Richter zu machen, hat einer nachgelassen. So macht er nun den Vorstand bei den Untersuchungen. Unter besoldeter Verwaltung fremder Güter ist er alt geworden. Nun lassen ihn die eigenen Reichtümer nicht los. Des Dienstes im niedrigen Range ist Marius los? Nun lässt ihm das Konsulat keine Ruhe. Durch die Diktatur hindurch zu kommen, kann Quintus Cincinnatus kaum erwarten. Dann wird man ihn von seinem Fluge wieder wegholen. Gegen die Karthager wird, noch nicht reif für ein so großes Unternehmen, Scipio ziehen. Der Überwinder Hannibals, der Überwinder des Antiochos, seines eigenen Konsulates Zierde, des brüderlichen Bürge, wenn er nicht selbst Einhalt tut, wird man ihn neben Jupiter stellen. Aber bürgerliche Unruhen werden an dem Retter zerren, und nachdem der Jüngling Göttern gleiche Ehre verschmäht hat, wird es, wenn er nun zum Greise geworden, seine Lust sein, ein Exil zu ertrotzen. Nie wird es, sei es im Glücke oder im Elende, an Ursachen zur Sorge fehlen. Durch Geschäftigkeit wird man sich die Muße rauben. Nie wird man handeln, ewig wünschen. Kapitel 18. Darum mache eine Ausnahme von dem großen Haufen, mein teuerster Paulinus, und flüchte dich doch einmal in den ruhigeren Hafen, statt dich, so viel deiner Jahre sein werden, herumwerfen zu lassen. Bedenke, wie manchen Wogen du dich ausgesetzt, wie viele Stürme du teils in deinem Privatleben ausgehalten, teils in deinem öffentlichen über dich herbeigerufen hast. Genug hat sich schon in Mühen und Unruhen deine Kraft erprobt. Lass sehen, was sie in Muße ausrichte. Der größere Teil deiner Lebenszeit, wenigstens der bessere, mag dem Staate geweihet gewesen sein. Etwas von der Zeit, die dir gehört, nimm auch für dich. Und ich fordere dich nicht zu einer trägen und tatenlosen Ruhe auf. Nicht, dass du im Schlaf und in Genüssen, die der Menge lieb sind, die lebendige Natur, die in dir ist, versenkest. Nicht solches heißt in Ruhe leben. Du wirst in deiner Zurückgezogenheit und Sorglosigkeit noch Wichtigeres zu betreiben finden, als die bisher mit Eifer geleisteten Dienste. Du führst zwar die Rechnung des Reiches so uneigennützig, als gehörte dir nichts davon, so sorgfältig, als wär's dein Eigentum, so gewissenhaft, als es ein Gemeingut zur Pflicht macht. Du gewinnest Liebe in einem Dienste, bei dem es schwer ist, Hass zu vermeiden. Aber dennoch, glaube mir, ist es besser, mit der Rechnung seines eigenen Lebens im Reinen zu sein, als mit der über das öffentliche Getreide. Jene Lebhaftigkeit des Geistes, die des Höchsten fähig ist, widme nach einem zwar ehrenvollen, aber zu einem glücklichen Leben gar nicht geeigneten Dienste dir selbst. Bedenke, es sei bei dir von Jugend auf mit all deinem Studium edler Wissenschaften nicht darauf abgesehen gewesen, dass dir viele tausend Scheffel Getreide mit Vertrauen übergeben werden könnten. Du hattest etwas Größeres und Höheres von dir zu hoffen gegeben. An Männern, die gute Haushälter und tüchtige Arbeiter sind, wird es nicht fehlen. Ist doch langsames Zugvieh zum Lasttragen weit geeigneter als edle Rosse, und wer wird ihre herrliche Behendigkeit wohl mit schwerem Gepäcke niederhalten? Bedenke überdies, welcher Beunruhigung du dich aussetzest, wenn du dich unter eine solche Last stellst. Mit dem Magen der Leute hast du zu tun, und hungerndes Volk nimmt weder Vernunft an, noch lässt es sich durch Billigkeit besänftigen, noch durch irgendeine Bitte stimmen. Ist's doch nicht lange her, dass in jenen etlichen Tagen, da Gaius Caesar Caligula starb, dem, wenn im Tode noch ein Bewusstsein stattfindet, das am verdrießlichsten ist, dass er sterben musste, ehe es mit dem römischen Volke gar aus war. Nur auf 7 oder höchstens 8 Tage Speisevorrat vorhanden gewesen. Während er Schiffbrücken schlug und die Kräfte des Staates verschleuderte, war das auch für Belagerte schrecklichste Übel vorhanden. Mangel an Lebensmitteln, beinahe den Untergang und Hungersnot, und was in deren Geleite ist, allgemeines Verderben, kostete die Nachäfferei des Tollen und Ausländischen und zu seinem eigenen Unheil übermütigen Königs Xerxes. Wie mußte da den Männern zumute sein, denen die Sorge für die Magazine übertragen war? Beilhieben, Steinwürfen, Feuerbränden, Schwertern setzten sie sich aus, und mit der größten Verstellungskunst verbargen sie das gewaltige, im Innern versteckte Übel, und allerdings mit gutem Grunde, denn manches muß man heilen, ohne daß der Kranke davon weiß. Vielen war es wohl schon eine Ursache des Todes, daß sie ihre Krankheit kannten. Kapitel 19. Gib dich doch demjenigen hin, was so viel ruhiger, sicherer, großartiger ist. Kannst du doch nicht meinen, es sei gleich viel, ob du deine bemühungen darauf verwendest, daß das Getreide ohne von der Betrügerei oder von der Nachlässigkeit der Einbringer Schaden zu leiden in die Scheunen geschafft, daß es nicht durch hinzutretende Feuchtigkeit verdorben und warm werde, und daß an Maß und Gewicht nichts abgehe, oder ob du dich jenen heiligen und erhabenen Aufgaben widmest, zu erkunden, von welchem Stoffe die Götter seien, wie ihr Genuß, ihr Zustand, ihre Gestalt sei, was für ein Geschick dein geistig Wesen erwarte, wohin die Natur uns nach der Entfesselung von dem Körper versetze, was es sei, dass alle die festen Massen dieses Weltkörpers aufrecht erhalte, über dem Leichten schweben mache, hoch in den Äther hinaufhebe und die Gestirne zu ihrem Laufe aufrege und was sonst überall für gewaltige Wunderdinge sind. Willst du vom Boden dich erhebend dorthin schauen mit deinen Gedanken? Jetzt, solange das Blut noch warm ist in frischer Lebenskraft, muß man sich an das Edlere machen. Bei solcher Richtung deines Lebens hast du einen Reichtum edler Wissenschaften zu gewarten. Tugendlust und Tugendübung, Schweigen der Leidenschaften, Weisheit zu leben und zu sterben, einen Zustand tiefer Ruhe. Alle Geschäftevollen zwar sind in einer beklagenswerten Lage, in der beklagenswertesten jedoch diejenigen, die sich bei ihrem Treiben nicht einmal für sich abmühen. Der Schlaf anderer bestimmt ihren Schlaf, der Schritt anderer ihren Gang. Sie essen nach dem Appetit anderer. Liebe und Hass, das Freieste von allem, was es geben kann, lassen sie sich befehlen. Wollen diese Menschen erkennen, wie kurz ihr Leben sei, so mögen sie bedenken, welch kleiner Teil davon ihnen gehört. Wenn du daher siehst, dass sie schon oft eine hohe Stelle bekamen, dass ihr Name auf dem Forum gefeiert ist, beneide sie nicht. Das ist ein Gewinn, der etwas vom Leben kostet. Dass ein einziges Jahr ihren Namen trägt, dafür müssen sie alle ihre Jahre aufopfern. Schon manchen aber, während sie nach dem Gipfel der Ehre strebten, ist das Leben ausgegangen, indem sie noch auf den untersten Stufen zu tun hatten. Manchen, wenn sie durch 1000 Unwürdigkeiten zur höchsten Würde durchgebrochen hatten, kam der jammervolle Gedanke, sie haben sich abgemüht um einen Titel auf ihr Grabmal. Manche sind im äußersten Greisenalter, während sie, wie in der Jugend, sich neue Hoffnungen und Plane machten, unter großen und unablässigen Bemühungen in Kraftlosigkeit zusammengesunken. Kapitel 20. Schande dem Manne, dem als Anwalt für die gemeinsten Prozesskrämer, während er in seinen alten tagen nach dem beifalle der unverständigen menge hascht der atem vom munde flieht schmach dem der eher des lebens als seines treibens satt mitten in seiner geschäfttätigkeit zusammensinkt schande dem der in seine abrechnungen hineinsterbend von dem lange umhergezogenen erben verlacht wird ein beispiel das mir hierbei einfällt kann ich nicht übergehen. Turanius war ein Mann vom pünktlichsten Fleiße und schon in hohen Jahren. Dieser, als er ein 90er vom Gaius Caesar Caligula die Entlassung von der Stelle eines Getreideverwalters ohne Ansuchen erhalten hatte, ließ sich auf ein Bett legen und wie einen Toten von seiner ihn umringenden Dienerschaft beklagen. Es betrauerte die ganze Familie die Entlassung des hochbetagten Gebieters und ließ mit der Trauer nicht eher nach, bis ihm sein mühsames Amt wieder zugesprochen ward. Solch ein Glück ist's also, bis in den Tod von Geschäften in Anspruch genommen zu sein. So ist die Gesinnung der meisten. Ihr Verlangen nach Anstrengung geht weiter als ihre Kraft. Der Schwäche ihres Körpers wollen sie nicht nachgeben. Das Greisenalter achten sie einzig in der Hinsicht beschwerlich, dass es sie zur Ruhe verweiset. Das Gesetz enthebt vom 50. Jahre an vom Kriegsdienste, mit dem 60. vom Senate. Weniger leicht gewinnen die Leute Ruhe von sich selbst als vom Gesetz. Inzwischen, während sie weder sich noch andere zu sich selbst kommen lassen, während einer des andern Ruhe unterbricht, während sie gegenseitig elend sind, ist das Leben ohne Gewinn, ohne Genuss, ohne allen geistigen Fortgang, und niemand hat den Tod vor Augen, jedermann richtet sein Hoffen in die Ferne. Ja, manche ordnen noch an, was über das Leben hinausliegt, hochgetürmte Grabmale, Stiftungen öffentlicher Bauwerke und Fechterspiele an ihrem Scheiterhaufen und prunkvolle Leichenbegängnisse. Aber wahrlich, ihre Leichen, als die da gar wenig gelebt haben, sollten bei Fackelschein und Wachskerzen gehalten werden. Ende von Kapitel 20. Ende von der Kürze des Lebens von Lucius Annaeus Seneca, übersetzt durch J. Moser.